Seit dem Zweiten Weltkrieg sind die Menschen weltweit, aber besonders im Westen, schrittweise progressiver geworden. Nicht zuletzt durch eine Erziehung zur Offenheit. Die Konsumindustrie hat darauf reagiert, den Wandel beschleunigt und damit inzwischen fast schon einen Zwang zu Offenheit und Vielfalt erzeugt. Im Jahr 1965 beispielsweise hatte ein durchschnittlicher deutscher Supermarkt 3.200 Produkte im Angebot. Ein halbes Jahrhundert später, im Jahr 2015, sind es 11.600. Die größten Supermärkte in Deutschland bieten etwa 40.000 Artikel an. Würde man dort jeden Tag ein neues Produkt ausprobieren, bräuchte man über 100 Jahre, um das gesamte Sortiment kennenzulernen, den Produktwechsel nicht eingerechnet, der in immer kürzeren Zyklen erfolgt. Die Glücksforschung zeigt, dass wir unzufrieden sind, wenn wir zu wenig Wahlmöglichkeiten haben, aber mindestens ebenso unzufrieden werden, wenn wir zu viele Möglichkeiten und damit buchstäblich die Qual der Wahl haben. Das zeigt sich im Konsumverhalten. Wie eine Studie an fast 300.000 Supermarktkunden in England nahelegt, tendieren Besucher von Supermärkten dazu, zum Großteil immer dasselbe zu kaufen, selbst wenn das Angebot steigt. Das absurde Überangebot betäubt die Sinne und führt zu einer Anästhetisierung durch Überforderung. Die Konsumindustrie hat auf die schwache Ekelneigung der Neophilen mit Vielfalt reagiert und dabei paradoxerweise Überdruss erzeugt, eine Form von Ekel. Der Selbstanspruch an das Neue und das positive Image von Abwechslung und Vielfalt stehen jetzt in starkem Kontrast zu den eigentlichen Vorlieben der Konsumenten, vermutlich sogar derjenigen, die sich als extrem neophil betrachten würden.